Good morning. Guten Morgen. Let's keep talking about fruits and roots. Reden wir weiter über Früchte und Wurzeln. Now, we talked about all the bad roots that produce nasty and rotten fruit. Wir haben über alle schlechten Wurzeln gesprochen, die eklige und verdorbene Früchte hervorbringen. Wie wäre es aber, wenn wir gute Wurzeln hätten? Wouldn't it be great to have good roots and therefore amazing and great fruit? Wäre es nicht wunderbar, wenn wir gute Wurzeln hätten und daher auch großartige und wunderbare Früchte? Backwards. Wenn ich von hinten anfangen würde, not only talk about the roots, but talk about the fruit that it produces first. Das heißt, nicht über die Wurzeln zu sprechen, sondern über die Früchte, die sie hervorbringen, müsste ich Folgendes sagen. Emptiness. Wer hätte gern Leere? Unhappiness. Traurigkeit. Disappointment. Enttäuschung. Security. Unsicherheit. Stress. Und Stress. Every person with common sense would say, no way. Okay. Jede Person mit gesundem Menschenverstand würde sagen, auf keinen Fall. Put your roots in trusting yourself, trusting circumstances, people, money and success. Gut, dann verwurzle dich nicht in Vertrauen in dich selbst, Vertrauen auf Umstände, auf Menschen, Geld und Erfolg. So, what about having incredible, wonderful fruit? Wie wäre es, unglaublich wunderbare Früchte zu haben? Jetzt werde ich dir 5 wunderbare Früchte aufzählen, die du haben kannst. Now, you tell me what you would rather have. Du sagst mir, was du lieber hättest. Leere. Happiness. Traurigkeit. Enttäuschung. Security. Unsicherheit. Stress. Und Stress. Or fulfillment. Oder Erfüllung, joy, which is very different from happiness. Freude, die ganz anders ist als Fröhlichkeit, encouragement, Ermutigung, security, Sicherheit and peace, which is the opposite of stress. Und Frieden, der das Gegenteil von Stress ist. I told you about 5 amazing fruits. Ich habe dir jetzt 5 wunderbare Früchte genannt. I'm going to talk to you about 5 roots that are directly connected with. Jetzt werde ich dir 5 wunderbare Wurzeln nennen, die direkt mit ihnen verbunden sind. But before we talk about these 5 different roots, we have to talk about one main root. Aber bevor wir über diese 5 Wurzeln reden, sprechen wir über eine Hauptwurzel. These 5 individual roots are directly connected to this one main root. Mit der diese 5 einzelnen Wurzeln direkt verbunden sind. Jesus. Diese Hauptwurzel heißt Jesus. You learn to put your root in the person of Jesus. Wenn du nicht lernst, dich in der Person von Jesus zu verwurzeln, you're going to have the bad fruits. Wirst du die schlechten Früchte haben. You learn to put them directly in the person called Jesus. Aber wenn du lernst, dich direkt in der Person von Jesus zu verwurzeln, the fruit that is incredible. Dann wirst du Früchte ernten, die unglaublich sind. You have to understand that Christianity is not a religion. Wir müssen verstehen, dass das Christentum keine Religion ist. Christianity is all about a person. Wir müssen verstehen, dass es im Christentum nur um eine Person geht. Flesh. Das Wort ist Fleisch geworden. Flesh, it's Jesus. We've seen how God really is. Und im Fleisch, das Jesus ist, haben wir gesehen, wie Gott wirklich ist. Jesus, the Father, came to us. Durch Jesus ist der Vater zu uns gekommen. Everything in the Old Testament that we study and learn about the sacrifices and all those things have to do with Jesus. Alles, was wir im Alten Testament studieren und lernen über die Opfer und all diese Sachen, muss mit Jesus in Verbindung stehen. On the road of Emmaus, als er auf der Straße nach Emmaus ging, and the guys did not know that it was Jesus talking to them, und die Leute nicht wussten, dass Jesus zu ihnen sprach, was geschah dann? Es geschah Folgendes. The Bible says that through Moses and the prophets, Jesus explained about himself to them. Die Bibel spricht von Mose bis über die Propheten hinaus, dass Jesus sich ihnen selbst erklärte. So in reality Jesus is all the way through the Moses and the prophets, which the Bible calls the scriptures. In Realität geht es von Mose bis hin zu den Propheten in den Schriften um Jesus. Was bedeutet das also? Jesus is the main root. Jesus ist die Hauptwurzel. You need to learn to put your trust into the person of Jesus. Und du musst lernen, dein Vertrauen in Jesus zu legen. Learn to drink every nutrient that you need from Jesus. Du musst lernen, alle Nährstoffe, die du brauchst, von Jesus zu trinken. Learn to eat his bread. Du musst lernen, sein Brot zu essen, das er selbst ist. Drink the water of life, which is Jesus himself. Und das Wasser des Lebens zu trinken, welches Jesus selbst ist. Put away every other root. Put the axe to those roots. Nimm alle anderen Wurzeln weg. Hack sie ab. Put your confidence in anything else but Jesus. Cut that root off. Wenn du dein Vertrauen in etwas anderes gelegt hast als Jesus, hack diese Wurzeln ab. Now on. Und sage. Root, which means wherever I get everything I need from, is called Jesus. Ab jetzt bekomme ich alle Dinge, die ich brauche, von Jesus, weil ich in ihm verwurzelt bin. Ich vertraue ihm. Ich verlasse mich auf ihn. Jesus ist alles. Das Erste, wenn ich aufwache, ist Jesus. Das Letzte, bevor ich einschlafe, ist Jesus. Und während des ganzen Tages gibt es einfach nur Jesus. Er muss die Hauptwurzel unseres Lebens sein. Welche Nährstoffe du auch immer für dein geistliches Leben brauchst, du findest es in Jesus. Wenn du es nicht in Jesus finden kannst, wirst du es nirgendwo anders finden. Let me say that again. Ich wiederhole. Whatever you need for a victorious life cannot be found in Jesus. Don't even look for it anywhere else. Wenn du etwas für ein siegreiches Leben nicht in Jesus finden kannst, suche es auf keinen Fall irgendwo anders. Is the main root. Jesus ist die Hauptwurzel. Oh, we'll talk about four other roots. Aber morgen reden wir über vier weitere Wurzeln. Bis morgen.